Deutschlandfunk Nova. Update. Sitz, Platz, leg dich hin, dreh dich im Kreis, bring das Stöckchen, lauf zickzack. Ist ein Hund intelligent, wenn er all diese Kommandos umsetzen kann? Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt ForscherInnen, die sagen zum Beispiel, ein Hund ist intelligent, wenn er viele verschiedene Kommandos und Begriffe lernen und die sich auch merken kann. Genau dazu haben vor kurzem Verhaltensbiologen auch geforscht an der Uni Budapest. Vor allem Border Collies haben dabei wohl besonders gut abgeschnitten. Also das sind die schönen, wuscheligen Hunde, die gezüchtet worden sind, um zum Beispiel Schafsherden zu hüten. Und dazu würden wir jetzt gerne mehr wissen zur Intelligenz von Hunden. Und ich habe nachgefragt bei Susanne Kautz, die ist Hundetrainerin aus Köln. Susanne, ich weiß ja schon vorab von dir, dass du deine andere Meinung hast. Also findest du Border Collies, weil die eben so viel können, findest du die intelligent? Eigentlich ja nicht so, ne? Nee, also intelligent finde ich sie nicht. Sie sind halt leicht trainierbar, weil sie sich das alles merken können und sehr gerne halt mit den Menschen zusammenarbeiten. Okay, aber man kann jetzt nicht daraus ableiten, dass der Border Collie irgendwie dumm ist. Das wäre auch ungerecht dem Tier gegenüber, ne? Nein. Also der ist nicht dumm. Er versteht natürlich auch sehr schnell. Also er ist ja drauf gezüchtet, eng mit den Menschen zusammenzuarbeiten, auf Körpersprache zu achten, seinen Job natürlich zu machen und sehr genau zuzuhören. Also natürlich ist er nicht dumm, aber welcher Hund ist schon dumm? Also jeder hat ja eine besondere Fähigkeit und dafür ist er ja mal selektiert worden. Okay, also der Border Collie kann eben sehr schnell Dinge umsetzen, er kann sich gut Sachen merken, aber wann oder nach deiner Definition dann eben, wann ist denn dann ein Hund intelligent? Für mich sind Hunde intelligent, wenn sie lösungsorientiert handeln. Und lösungsorientiert heißt nicht unbedingt das, was wir so uns vorstellen. Also ich hatte einen Australian Shepherd Mischling, der konnte auch 100.000 Kommandos, mit dem habe ich Agi gemacht, Dummyarbeit, also alles mögliche, Fährtenarbeit, Mantraining, alles. Wenn ich dem aber einen Ball auf die andere Seite des Zauns geworfen habe, und der Hund musste jetzt von mir weg, hinten einmal ums Grundstück rum und auf der anderen Seite den Ball holen, war der überfordert. Der hat diesen Ball gesehen und hat da gestanden und gesagt, ja, da ist der Ball, aber ich komme da nicht hin. Und dann hatte ich einen Malinois, der konnte deutlich weniger Kommandos, der hat das sofort verstanden. Das heißt, für den war die Lösung, okay, Ball auf der anderen Seite, ich muss einmal ums komplette Grundstück, hinten einmal rum, den Ball holen und wieder zurück. Das ist meiner Ansicht nach zum Beispiel auch eine Form von Intelligenz. Und warum kann der eine Hund das und warum kann der andere es nicht? Woran liegt das? Puh, also das kann ich so nicht sagen. Jeder Hund hat ja eine eigene Geschichte oder ist für was anderes mal gezüchtet worden. Jagdhunde können sehr, sehr gut Fährten auseinanderhalten zum Beispiel, was vielleicht ein Border Collie gar nicht so gut kann. Oder was ich immer feststelle, Hunde, die bei uns groß geworden sind, werden von Anfang an erzogen und nicht zur Selbstständigkeit erzogen, sondern sollen ja Kommandos befolgen, genau wie du am Anfang gesagt hast. Und wenn ich jetzt hier die vielen Tierschutzhunde mir anschaue, die selber Entscheidungen treffen mussten. Das heißt, sie haben auf der Straße gelebt oder in großen Rudeln gelebt. Die haben eine ganz andere Form von Intelligenz und für mich eine problemlösende Intelligenz. Das heißt, wie kriege ich diesen Mülleimerdeckel auf? Wie komme ich über eine Mauer, über einen Zaun? Wie kann ich Türen öffnen? Ich habe einen Tierschutzhund gehabt, der konnte verschiedene Arten von Riegeln öffnen. Der wusste auch, dass man Türen ziehen oder drücken oder zur Seite schieben muss. Das habe ich dem nicht beigebracht. Der konnte das. Ja. Und für mich war dieser Hund sehr intelligent, weil der immer zu seinem Vorteil Lösungen gefunden hat. Also auch dann, so wie du das beschreibst, ja sehr selbstständige Hunde, die irgendwie verstanden haben, ah okay, wenn ich da jetzt drankommen will, dann muss ich mir eben irgendwas überlegen. Wie gehe ich denn dann am besten damit um? Hast du ein paar Tipps? Ja, auf einer Kooperationsbasis. Also ich habe meinen Hund, der halt sehr selbstständig Entscheidungen getroffen hat, beigebracht, dass es klug ist, mit mir zusammen Dinge zu tun. Also es macht Sinn, zu mir zu kommen, wenn ich rufe. Weil das kann ich jetzt über materielle Dinge machen oder über Futter machen oder über Aufmerksamkeit. Also ich biete dem Hund eine Kooperation an, gar nicht über Druck, sondern mit mir zusammen ist es schön oder mit mir zusammen haben wir Spaß oder so, dass der Hund sagt, okay, du bietest mir eine tolle Alternative. Also das ist noch schöner, als wenn ich selbstständig jetzt hier Dinge tue. Wann sind Hunde intelligent? Ich habe darüber gesprochen mit Susanne Kautz, die ist Hundetrainerin. Danke. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.